Kapitel 02. Der Aufstieg der Haredim in Israel durch Israel Shakak und Norton Metzvinsky. Obwohl der jüdische religiöse Fundamentalismus in Israel stetig aus den frühen 1970er Jahren expandierte, weckte er bis 1988 ein relativ wenig Interesse an der dominanten, weltlich orientierten israelischen Gesellschaft. Mitglieder der verschiedenen Haredi-Sekten, die im Allgemeinen in den Wohngebieten in den Wohngebäuden, in denen sich in den Wohnungen getrennten Gebieten israelischer Städte befand, in Bedenken und Prius-Kupferpationen, die bei den besten Exträumen absorbiert wurden, bei Ausständen, die Auziden erscheinten. Obwohl einige Mitglieder dieser Sekten in Bezug auf bestimmte Themen mit dem weltlichen Teil der israelischen Gesellschaft stark zusammenstießen und zu dieser Zeit ein bisschen öffentliche Aufmerksamkeit erlangten, wurden sie größtenteils ignoriert. Der sensationelle Haredi-politische Erfolg in den israelischen Parlamentswahlen von 1988, die von keinem der professionellen Umfragen vorhergesagt wurden, überraschte viele Menschen. Aufgrund ihrer fortgesetzten politischen Erfolge bei den folgenden Wahlen in den 90er Jahren brachte sich die Haredim zu verschiedenen Zeiten in eine Position, um der israelischen weltlichen Mehrheit zu diktieren. Die politischen Erfolge von Haredi ließen nicht nur viele israelische Juden genauer betrachten und sich mehr mit den Haredim befassen, sondern lösten auch im Ausland mehr Aufmerksamkeit auf, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Das in den Vereinigten Staaten hervorgerufene Interesse veranlasste das Schreiben und Veröffentlichung vieler neuer Bücher und Artikel in Englisch, die sich auf die folkloristischen Aspekte des Haredim konzentrierten, aber leider ihre grundlegende Ideologie und ihre Weltaussichten weitgehend ignorierten. Die folgende Diskussion wird versuchen zu analysieren, insbesondere für diejenigen Leser, die nicht in Hebräisch gebildet sind, die politische Bedeutung des Haredi-Aufschwangs. Ein entscheidender Bestandteil dieser Analyse ist die Akzeptanz des gut dokumentierten Vorschlags, dass ein Verständnis des gesamten israelischen politischen Rechts in gewissem Maße von einem Verständnis der Grundelemente der Haredi-Politik abhängt, abgesehen von den Meinungsverschiedenheiten, Splits und Wiedervereinigung vieler Haredi-Individuen und Sekten. Die beiden zu analysierenden Hauptfragen sind: Wie haben die Haredi-Parteien ihren politischen Einfluss gesichert? Welche Organisationsstruktur hat die Haredi für den maximalen politischen Erfolg eingesetzt? Die Sorge um Bildung hat die wichtigste Antwort auf beide Fragen gegeben. Die Haredi haben ihre eigenen Kinder und andere jüdische Kinder, über die sie das Sorgerecht erhalten haben, in einer Weise, die maximale Kontinuität garantiert, erfolgreich ausbildet. Die Haredi haben viele israelische Juden sowie ihre eigenen beeinflusst, indem sie direkte Autorität über mehrere Schulnetzwerke erfasst und indirekt die Anzahl anderer Schulen beeinflussen. Während des 20. Jahrhunderts haben die Haredim versucht, die jüdische Bildung fortzusetzen, da sie vor der jüdischen Gesellschaft hauptsächlich in der Diaspora existiert hatte. Die Regierungen in den Ländern, in denen die Haredim lebten, haben jedoch zuweilen auf einigen modernisierten Lehrplaninhalten bestanden, die mit dem, was zuvor in jüdischen Schulen unterrichtet worden war, und im Gegensatz zu dem Widerstand. Dies war in Israel bis 1980 der Fall. Seit 1980 haben die Haredim von großzügigen israelischen Regierungssubventionen versucht, die frühere Art der jüdischen Bildung und das frühere Schulnetzwerksystem in vielen ärmeren israelischen Provinzstädten und in den Slumgebieten größerer israelischer Städte wieder aufzunehmen. Das Ziel von Haredi war offensichtlich, ihren Bildungseinfluss auf ein zunehmendes Segment der Israelis der jüngeren Generation aufrechtzuerhalten. Historisch gesehen begann die jüdische Schule mit der Hedö für jüdische männliche Kinder im Alter von 3 oder 4 Jahren. Der Hedö, ein Wort, das auf Hebräisch Raum bedeutet, war der Name der traditionellen jüdischen Grundschule, wie es aus talmudischen Zeiten in den frühesten Jahrhunderten der gemeinsamen Ära bis zur Bildung der ersten modernen Nationalstaaten existierte. Laut Talmud und Halacha brauchen Frauen keine Bildung und sind ausdrücklich von einigen Studienformen verboten. Bis zur Neuzeit erhielten die meisten jüdischen Frauen keine formelle Ausbildung und waren größtenteils Analphabeten. Dies stand in einem auffallenden Kontrast zu jüdischen Männern. Angesichts der Regierungen der modernen Nationalstaaten und mit vielen Juden, die selbst gegen die Ausgrenzung von Frauen aus der formalen Bildung reagieren und abgeschafft werden, etablierten die Haredim spezielle Institutionen, um auszubilden, genauer zu indoktrinierten, jungen Haredi-Mädchen, um eine schlechtere Ausbildung zu akzeptieren und zuzustimmen. Die Hedda-Erziehung besteht nur aus heiligen jüdischen Studien. Säkulare Themen, einschließlich Arithmetik, Fremdsprachen, Wissenschaft, Literatur und hebräische Grammatik, werden ausgeschlossen. Der größte Teil der Bibel gehört zu den nicht gelehrten Themen. Nachdem die Schüler den Pentateuch mit Hilfe eines Kommentars von Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, der 1099 starb, studiert hatte, studieren die Schüler direkt über die leichteren Teile des Talmud. Nach dem Studium von etwa 8 Jahren werden die weniger fähigen Schüler an verschiedene Orte geschickt, um ein Handwerk, ein Handel oder einen anderen Beruf zu lernen. Je leistungsfähiger eine Hochschule als Yeshiva bezeichnet werden. Yeshiva auf Hebräisch bedeutet sitzen oder sich zu treffen. Normalerweise gibt es mehrere Ebenen von Yeshivo, Plural. Der Unkrautprozess der Schüler setzt sich auf jeder Ebene fort. Diejenigen Studenten, die sich als weniger fähig befinden, sind auf Geldvergünstigungen und etwas später an religiöse Dienste als kleinere Rabbiner oder als Vorgesetzte religiöser Kasharut-Regeln in Restaurants, Krankenhäusern, der Armee und anderen Institutionen gerichtet. Die fähigeren Schüler gehen in ihrem Lernen durch, indem sie von einem Yeshiva-Level zur anderen gehen. Nach dem Abschluss der höchsten Yeshiva und der Heirat verbringen das Beste der Studenten ihr Leben in einer Institution namens Kalal, ein Begriff, der aus dem Wort ganz abgeleitet wurde, und verbringen ihre Zeit damit, nur eine Talmudis-CHE-Literatur zu studieren. Einige der Fähigsten werden später in hohe rabbinische Positionen oder zu den Köpfen von Yeshivo oder Kollels ernannt. Wie bereits erwähnt, enthält die oben beschriebene traditionelle jüdische Bildung keine weltlichen oder humanistischen Studien. Es lohnt sich wieder, dass dieser Ausschluss weltlicher Themen nicht nur Mathematik, alle Wissenschaften und Fremdsprachen, sondern auch die hebräische Literatur umfasst, zu denen auch Gedichte, die sich mit religiösen Themen, Gefahama und jüdischer Geschichte befassen. Es ist daher keine Überraschung, dass hebräische religiöse Poesie, selbst die mittelalterlichen Meisterwerke, den Haredim unbekannt sind. Nur die heiligen Studien, ein vormoderner Begriff im Judentum, werden mit der größtmöglichen Intensität gelehrt. Die heiligen Studien bestehen hauptsächlich aus dem Talmud und einigen nachfolgenden talmudischen Literatur. Auf der höchsten Yeshiva-Ebene kann ein von 12 bis 14 Stunden pro Tag heiliger Studien dem Studium der Moral gewidmet sein, das hauptsächlich aus grellen Beschreibungen der Bestrafung besteht, die von Gott entweder im Leben dieser Welt oder in der Hölle, für selbst die kleinsten Abhilfe aus religiösen Geboten zugeordnet wurde. Die Lehren der biblischen Propheten, die Bücher von Hiob und Prediger und zahlreiche andere Teile der Bibel werden weder in den Hedderen noch im Yeshivo untersucht und sind dem Haredim daher unbekannt. Mit Ausnahme des Pentateuchs wissen Haredim nur die Teile der im Talmud zitierten Bibel und dann nur im Kontext der talmudischen Interpretation. Haredim hat im Allgemeinen keine Kenntnis der wichtigsten Teile der Bibel, dieser Mangel an Wissen ist eine Quelle für die Unterschiede zwischen Haredim und einigen anderen religiösen sowie den meisten säkularen israelischen Juden. Yeshiva-Studenten werden oft dem Schlaf entzogen. Nach dem Erreichen von 16 Jahren widmen Yeshiva-Studenten mindestens 12 bis 14 Stunden pro Tag für das Studium. Die Klassen sind laut, weil die Schüler darüber schreien, was sie studieren. Das Studieren in Schweigen wird als Sünde angesehen. Chaos ist oft das Ergebnis im Klassenzimmer, verschiedene Schüler schreien oft über verschiedene Passagen von Texten. Die Schüler stellen möglicherweise Fragen zu den internen Angelegenheiten dessen, was untersucht wird, aber niemals über die Annahmen, auf die Interpretationen vorgenommen werden, oder über die äußere Welt. Die Schüler sind am häufigsten aus der Außenwelt isoliert, insbesondere aus der weltlichen Welt. Studenten sind von Kontakt mit Ungläubigen verboten. Die Autorität des Lehrers ist umfangreich und fast absolut. Der Hauptlehrer oder der Leiter der Yeshiva wählt normalerweise die Frauen für Schüler aus. Die oben beschriebene Art der Bildung hat den menschlichen Charakter geprägt. Es hat auch unvermeidlich Dissidenten produziert. Die ersten jüdischen Dissens des Judentums in der Neuzeit rebellierten gegen diese Art von Bildung und wurden prinzipielle Gegner der Religion, die aus ihren Perspektiven versuchten, sie solchen totalitären Kontrollen zu unterziehen. Andere Personen, die in der Haredi-Tradition geschult wurden, haben letztendlich den Versuchungen der Moderne wie dem Fernsehen und dem Besuch von Filmen nachgegeben. Dies hat normalerweise zu einer Schwächung des Engagements für das Haredi-Judentum geführt, aber selten zu seiner Entsagung. In Israel wurden und werden solche Personen als traditionell oder Mesoraten bezeichnet. Diese Menschen sind normalerweise geblieben und sind es immer noch außen unkritisch für das, was sie gelernt haben, sie haben weiterhin die charismatischen Rabbiner verehrt, ohne einen Preis für die Verzögerung des Verbots verbotener weltlicher Freuden zu zahlen. Andere, die sich nach einer vorübergehenden Pause zu heiligen Studien zurückgekehrt haben, um durch ihre Ausbildung wieder indoktriniert zu werden, haben sich verirrt, aber nicht durch ihre Ausbildung zurückgekehrt. Der Haredim betont die Heiligkeit und die vorherrschende Bedeutung der heiligen Studien, sie glauben, dass die Tugend, die aus denjenigen, die mit heiligen Studien beteiligt sind, für alle guten Ereignisse für Juden verantwortlich ist. Aus diesem Grund müssen diejenigen, die sich an heiligen Studien beteiligen, nicht verpflichtet, ihre eigenen Lebensdaten zu machen, zahlreiche Privilegien gewährt und von kommunalen Pflichten befreit werden. All dies entstand und wurde unter den Juden in talmudischen Zeiten universell. In autonomen Gemeinschaften, in denen sie die lokale Herrschaft behielten, konnten und stellten fest, dass Personen, die an heiligen Studien teilgenommen haben, von der Zahlung von Steuern und von den meisten anderen Verpflichtungen und Belastungen befreit werden, für die Mitglieder der Gemeinschaft verantwortlich waren. Darüber hinaus erhielten die Jünger der Weisen, die ein festgelegtes Maß an Kenntnissen in den heiligen Studien erreichten, besondere Privilegien in vielen Lebensbereichen, über die die jüdische Gemeinde Kontrolle hatte. Während der Talmudic Times, ca. 200 bis 500, in Irak wurde beispielsweise den Jüngern der Weisen, die auch Kaufleute waren, das Privileg gewährt, ihre Waren zu verkaufen, bevor gewöhnliche Juden dies auf den Märkten der jüdischen Städte tun durften. Das bedeutete, dass diese Jünger der Weisen keine Konkurrenz hatten. Ein brennendes Problem in der jüdischen Geschichte und in der israelischen Politik ist, wie Rabbiner und Rabbiner ihren Lebensunterhalt verdienen. In Israel belastet die ständig zunehmende Unterstützung der Unterstützung stark auf Steuerzahler, von denen die meisten nicht religiös sind. Dies hat und führt weiterhin Ressentiments aus und führt weiterhin in Kombination mit der Tatsache, dass die Mehrheit der rabbinischen Studenten nicht in der Armee dienen muss. Die meisten israelischen religiösen Juden, insbesondere die Haredim, versuchen, die staatliche Unterstützung und die Freiheit vom Armeendienst zu rechtfertigen, indem sie argumentieren, dass die Juden und der jüdische Staat Israel aufgrund ihrer Unterstützung des talmudischen Studiums existieren. Ihre Unterstützung ist angeblich wiederum für die Unterstützung Gottes verantwortlich, zu der auch Gottes Erlauben Israels gehört, seine Kriege zu gewinnen. In diesem Argument, ähnlich wie bei den Klerus anderer Religionen, die in den israelischen Medien häufig betont werden, wird behauptet, dass Gottes Hilfe keine Soldatenkriege gewinnen. Dieses Argument gibt an, dass Gott auch andere Vorteile bietet. Er gewährt zum Beispiel gutes Wetter wegen Rabbinern und Studenten, die die meiste Zeit damit verbringen, Talmud zu studieren. Ein solcher Studie zu betreiben, ist der beste Weg, besser als das Rezitieren von Gebeten, die Wohltätigkeitsorganisation oder die Ausführung anderer guter Taten, um den Zugang zum Paradies zu erlangen. Diejenigen, die sich mit talmudischem Studium beschäftigen, ermöglichen es sich selbst, ihren Familien, ihren finanziellen Anhängern und in gewissem Maße andere Juden, um in das Paradies einzutreten. Die direkte finanzielle Unterstützung von Rabbinern und Studenten von Talmud ist dennoch eine relativ neue Innovation im Judentum. Während der langen Zeit der Talmud-Komposition, etwa 50 vor Christus bis 500 in Christus, Grundschullehrer, die kleinen Kindern Bibel unterrichteten, wurden bezahlt. In der Tat verbot der Talmud selbst Zahlungen für talmudisches Studium. Einige Talmudische Weisen waren Personen der Arbeiterklasse, die bekannte Berufe hatten und ihren Lebensunterhalt von ihren Arbeiten verdienten. Die einzige Form der finanziellen Belohnung, die für einen talmudischen Weisen zugelassen war, war eine Belohnung, weil er nicht arbeitete. Dies kann durch eine Talmudische Anekdote über einen der wichtigsten Weisen, Appaye, veranschaulicht, der im 4. Jahrhundert nach Christus in Babylonien lebte. Appaye war Landwirt und kultivierte seine Farm alleine. Wenn er während der Arbeit eine Frage von jemandem gestellt hat, sagte er dem Fragesteller, arbeiten Sie an diesem Bewässerungskanal für mich, während Sie Ihre Frage überlegen. Der letzte wichtige Rabbiner, der ein solches Verhalten vollständig unterstützte, war Maimonides, der 1204 starb. Maimonides, Urteil in seinen Lerntora-Gesetzen, Kapitel 3, Vers 10, wird oft von säkularen, jüdischen Israelis zitiert. Jeder, der annimmt, dass er sich an der Tora talmudisches Studium beteiligen wird und sich nicht auf Arbeit annimmt und so seinen Lebensunterhalt von der Nächstenliebe nimmt, sollte als Person angesehen werden, die das Licht der Religion ausgelöscht hat, die Tora beschämen, sich selbst beschämen lassen, sich selbst böse und seine Chance verloren haben, in das Paradies einzusteigen, da es verboten ist, Gewinnform aus der Tora in dieser Welt zu erzielen. Die Weisen sagten, jeder, der von den Sprüchen der Tora profitiert, verliert sein Leben. Sie die Weisen haben ebenfalls bestellt und gesagt, mach es nicht zu einer Krone, in der sie sich rühmen oder eine Axt, mit der man arbeiten kann. Und sie die Weisen haben weiter angeordnet und gesagt, liebe Arbeit und hasse das Rabbinat. Alle Tora, die nicht von der Arbeit begleitet werden, wird annulliert, und das Ende einer solchen Person so engagiert wird sein, dass er das Volk rauben wird. Viele israelische weltliche Juden verwenden diese Erklärung von Maimonides, um ihre Behauptung zu dokumentieren, dass alle Rabbiner, insbesondere Rabbiner in Israel, Räuber sind. Warum haben seit Jahrhunderten fast alle religiösen Juden nicht auf die Meinung von Maimonides geachtet, was solide auf vielen talmudischen Passagen basiert? Die Antwort ist, dass religiöse Juden einen heiligen Text lesen, einschließlich des Talmud und der Schriften von Maimonides, nur mit Hilfe der heiligen Kommentare, die zu den akzeptierten religiösen Meinungen werden. In Bezug auf die oben zitierte Verabschiedung von Maimonides ist der wichtigste, nachfolgende Kommentar Kesef Mishne, ein Hinzufügen von Silber, das von Rabbi Josef Karo geschrieben wurde, der 1575 starb. Karo, der Autor von Shulhan Aruch, was bisher das maßgeblichste Kompendium der Halacha war, dagegen der Meinung von Maimoniden zu diesem Thema. Fast alle nachfolgenden Rabbiner akzeptierten die gegnerische Position von Karo. Zu Beginn seines Kesef Mishne erwähnte Karo, dass Maimonides in seinem Kommentar zu Mishne ausführlich gegen Gehälter von Rabbinern schrieb und eine beträchtliche Liste von talmudischen Rabbinern präsentierte, die Arbeiter waren, die keine Gehälter für Talmudis-CHE-Studien erhielten. Karo schrieb, er ließ sein Gedächtnis gesegnet Maimonides, brachte das Beispiel von Hillel, der während eines talmudischen Schülers ein Holzschneider war. Dies ist kein Beweis. Wir müssen annehmen, dass er zu Beginn seines Studiums nur zu Beginn seines Studiums in Arbeit beschäftigt ist. In der Zeit seiner Hillels gab es tausende von talmudischen Studenten, vielleicht haben sie die berühmtesten finanziell unterstützten. Aber wie können wir davon ausgehen, dass Hillel, als er berühmt wurde und die Menschen beibrachte, ihm keine finanzielle Unterstützung gegeben hat? Religiöse Juden in Israel verwenden diese Argumentationsform, die ohne angemessene Beweise die Bräuche der gegenwärtigen Rabbiner der geheiligen Vergangenheit zuschreiben. Säkulare israelische Juden haben solche Argumentation oft satirisiert, indem sie fast jedem israelischen Juden einen Witz erzählen. Dieser Witz basiert auf der Tatsache, dass es jedoch keinen anderen sichtbaren Brauch gibt, zu dem religiöse Juden allgemein so treu sind, obwohl keine halachische Referenz in Bezug auf eine Verpflichtung eines männlichen Juden vorhanden ist, einen Kopfbedeckung zu tragen. In der Tat lautet das beliebte Hebräische, dass für einen ehemals religiösen Mann, der weltlich wurde, er seinen Schädelkarten abgenommen. Der Witz dreht sich um einen Rabbiner, der gebeten wird, den Beweis für die Verpflichtung zu liefern, dass männliche Juden Kopfbedeckungen tragen müssen. Der Rabbiner im Witz antwortet, die Bibel sagt, und Abraham ging, zu einem bestimmten Ort. Können Sie sich vorstellen, dass er ohne Kopfbedeckung ging? Die Verspottung des Witzes über die übliche Art des rabbinischen Denkens ist offensichtlich. Karo argumentierte, dass alle berühmten Weisen, die im Talmud selbst als Arbeiter oder Handwerker beschrieben wurden, finanzielle Unterstützung erhalten haben müssen. Karo kam zu dem Schluss, indem er argumentierte, dass Priester im Tempel für ihre Arbeit bezahlt wurden und dass Rabbiner, die Priestern gleichwertig sind, bezahlt werden sollten. Talmudis-CHE-Studenten sollten bezahlt werden, behauptete Karo, weil es ohne Studenten keine Rabbiner geben würde. Diejenigen, die die üblichen Ausgaben in jüdischen Gemeinden kontrollieren, sollten gezwungen werden, die Rabbiner zu bezahlen, erklärte er. Der aktuelle Brauch ist, dass alle jüdischen Rabbiner ihre Gehälter von der jüdischen Öffentlichkeit erhalten. Dies war der allgemeine Brauch im 16. Jahrhundert, außer in einigen entfernten Gemeinden wie dem Jemen. Die Gehälter von Rabbinern nahmen ständig zu, ebenso wie die Anlässe, zu denen sie Gebühren von ihrer gefangenen Öffentlichkeit genommen hatten. Der Hinweis auf rabbinische Korruption in jüdischen Gemeinden seit dem letzten Teil des 17. Jahrhunderts ist reichlich vorhanden. Das Bündnis des Rabbinats mit reichen Menschen bei der Unterdrückung armer Menschen, insbesondere in aschkenasischen Gemeinden, und die Verwendung von Bestechung und anderen unangemessenen Einfluss auf die Ernennung von Rabbinern sind nur zwei der vielen Aspekte dieser Korruption. Korrupte Praktiken vieler israelischer Rabbiner, sowohl Haredi als auch NRP, wurden von der israelischen hebräischen Presse gut dokumentiert und sind in Israel weithin bekannt. Diese Korruption ist eine Fortsetzung eines langfristigen Trends. Die Gewährung besonderer Privilegien für die Verfolgung heiliger Studien besteht in der modernen israelischen Gesellschaft. Eines der umstrittensten Probleme im Bundesstaat Israel war und ist weiterhin die Aufschaltungen des Militärdienstes für die meisten Studenten und Absolventen von Yeshivot. Diese Studenten und Absolventen erhalten zunächst einen Entwurf auf der Grundlage von Erklärungen aus Yeshivot-Leiter. Wenn ihre Aufstände ablaufen, werden die Studenten oder Absolventen entweder vollständig vom Armeedienst befreit oder direkt in die Armee-Reserve-Streitkräfte aufgenommen, nachdem sie nur eine kurze und flüchtige Rekrutentraining unterzogen haben. Sie werden nicht in gefährlichen oder sogar unangenehmen Fähigkeiten disqualifiziert. Ihre Chancen, in Kriegszeiten getötet oder verwundet zu werden, sind somit stark reduziert. Ihre Aufstände bedeuten, dass diese Studenten oder Absolventen für 3 Jahre nicht in der Armee dienen müssen, was für alle anderen israelischen jüdischen Männer, die zwischen dem Alter zwischen 18 und 21 Jahren sind, obligatorisch ist. In seiner Analyse dieser Situation berichtete Ehud Asheri in seinem in Haaretz veröffentlichten Artikel vom 22. August 1996, dass zu dieser Zeit 5% aller jüdischen Männer so aufgeschoben wurden. Die vehementen Leidenschaften, die von und die Debatten über dieses Thema geweckt wurden, haben die Trennung zwischen israelischen jüdischen Säkularisten und den Haredim antagonistisch vertieft. Derzeit beschweren sich viele säkulare Juden, wie sie und andere in der Vergangenheit getan haben, dass die Haredim nicht gleichermaßen mit anderen israelischen Juden die Aufgaben und Belastungen, die der Gesellschaft auferlegt werden, teilen. Die Haredim argumentieren, wie sie in der Vergangenheit immer wieder getan haben, dass diese Argumentation trügerisch ist. Die Haredim sind von ihrer Ausbildung beeinflusst und sind davon überzeugt, dass alle Siege sowie Niederlagen der israelischen Armee auf die Intervention Gottes zurückzuführen sind und dass Gott ohne Zweifel die Zahlen, die Fortschritte im Studium und das Engagement der Juden berücksichtigt, die sich auf talmudisches Studium befassen. Die Haredim zitieren zahlreiche Passagen im Talmud und in der nachfolgenden talmudischen Literatur, die in diesem Punkt nachdrücklich sind. Nicht nur die privilegierten Studenten und Absolventen von Yeshivo, sondern auch traditionelle israelische Juden unterstützen die Haredim und die zitierten heiligen jüdischen Schriften zu diesem Punkt. Die Haltung vieler säkularer israelischer Juden gegenüber heiligen Studien und der Talmud ist genau das Gegenteil von dem, das der Haredim gehalten hat. Säkular orientierte Parodien des Talmuds sind populär geblieben und sind in der israelischen Gesellschaft immer noch im Überfluss. Viele dieser Parodien drehen sich um die Haredi-Begründung, die der Aufschaltung und Ausgrenzung des Militärdienstes zugrunde liegt. Im Dezember 1988 wies der Haredim beispielsweise während einer der wiederkehrenden Streitigkeiten über die Aufschub durch Yeshiva-Studenten auf die Talmudis-CHE-Version des biblischen Berichts über die Siege von Joav, dem General von König David, hin. Der Haredim zitierte die Talmudis-CHE-Interpretation, dass diese Siege auf Davids heilige Studien zurückzuführen waren, da Talmud aus ihrer Ansicht in eine mündliche Form von Moses und vielleicht nach Abraham zurückgeführt wurde und später geschrieben wurde. Einige säkulare Schriftsteller antworteten öffentlich, dass David lieber zu Hause blieb und Joav zum Kampf schickte, weil er mit Bathsheba Ehebruch bewohnte und den Tod ihres Mannes Joraja verursachte. Ein Kolumnist in der israelischen Presse, der sicherlich nicht ausgerüstet ist, meinte, David sei wahrscheinlich mehr daran interessiert, die körperliche Krümmung von Bathsheba zu studieren, als um den Talmud zu studieren. Eine solche Debatte hat und hat weiterhin einen Einfluss auf Israel, der in gewisser Weise ähnlich ist, um die Politik zu beeinflussen, wie es ähnliche Debatten im christlichen Europa im 11. und 12. Jahrhundert hatte. Was viele ausländische Beobachter der israelischen jüdischen Gesellschaft nicht verstanden haben, ist, dass die Haredim und die meisten anderen israelischen jüdischen Fundamentalisten selbst mit den wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften in Israel in einem Zeitraum, der eng mit europäischen christlichen Gesellschaften vor vielen Generationen entspricht, im übertragenen Sinne leben. Diese Fundamentalisten haben den Quantensprung nicht wie weltliche Israelis in die Neuzeit gemacht. Die Spannung zwischen fundamentalistischen und säkularen Israelis beruht daher hauptsächlich aus der Tatsache, dass diese beiden Gruppen in verschiedenen Zeiträumen leben. Haredim schlägt Theorien oft noch extremer als die zuvor erwähnten. Viele Haredi-Rabbiner beispielsweise behaupten, dass der Holocaust, einschließlich insbesondere der Tod von 1,5 Millionen jüdischen Kindern, eine wohlverdiente göttliche Bestrafung nicht nur für alle Sünden der Modernität und des Glaubens von vielen Juden, sondern auch für den Niedergang des talmudischen Studiums in Europa war. Die Haredim und ihre traditionellen jüdischen Anhänger führen den Tod eines jeden Judens, einschließlich jedes unschuldigen Kindes, nicht auf natürliche Ursachen zurück, sondern auf die direkte Handlung Gottes. Die Haredim glauben, dass Gott jeden Juden für seine Sünden bestraft und manchmal die gesamte jüdische Gemeinde bestraft, darunter viele, die unschuldig sind, wegen der von anderen Juden begangenen Sünden. 1985, als 22 Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren in der Stadt Petah Tikwa bei einem Verkehrsunfall getötet wurden, in dem ihr Bus Rabbi Yitzhak Peretz beteiligt war, war einer der Köpfe der Schas-Partei und der damalige Minister des Innenraums, der in einem Fernsehauftritt Opfer waren, da ein Kinohaus auf dem Sabbat auftrat. Viele Mitglieder der hebräischen Presse, die vorwiegend säkulare Juden vertreten, griffen Rabbi Peretz gnadenlos für diese Aussage an. Die Schas-Partei verlor bei den nächsten Wahlen jedoch nicht, sondern erhielt Stimmen an verschiedenen Orten, einschließlich Petah Tikwa. Der Haredim hielt und befürwortete ähnliche Überzeugungen über Gottes Bestrafung und Belohnung von Juden in vielen Lebensgebieten auf der Grundlage der Juden, die entweder Sünden begangen oder Gottes Wort folgen. In den späten 90er Jahren ist das Hauptanliegen des Haredims, ihr Bildungssystem zu erweitern, insbesondere in schlechten Orten, in denen sie erfolgreich materielle Anreize wie heiße Mahlzeiten anbieten, die Haredim die non-Haredi-öffentlichen Schulen mit ihrer Propaganda stark einsetzen. An einigen Stellen sind diese Lobbyarbeit erfolgreich. In anderen Bereichen vereitelt die heftige Opposition durch Eltern, die ausgebildet und politisch effektiv sind, die harten die Propaganda und Lobbyarbeit. Der Einfluss von Haredi ist an bestimmten Orten manchmal extrem. In Netivot, einer der religiösen Städte in Israel, haben die Haredim beispielsweise eine öffentliche Highschool erfolgreich abgelehnt, da es verpflichtet wäre, Unterricht in weltlichen Themen zu erteilen. Netivot ist die einzige jüdische Stadt in Israel ohne Highschool. Um ihren Aberglauben zu proselytieren und zu verbreiten, nutze Haredim oft die Not der Menschen. Verwandte von todkranken Krankenhauspatienten, insbesondere wenn sie traditionell sind, werden häufig von Boten eines charismatischen Rabbiners angesprochen, der zuerst wiederholt, dass die Ärzte nicht helfen können, und dann vorschlagen, dass die Verwandten etwas heiliges Wasser kaufen, das von einem bestimmten Rabbiner geweiht ist, und den Patienten mit ihm verschmieren. Die Messenger erzählen Geschichten über Wunder, die nach der Verwendung dieses heiligen Wassers auftreten, das niemals ohne eine nicht zurückgegebene Zahlung verteilt wird. Die Messenger erwähnen natürlich nie das Versagen von Wundern für heilige Wasser. Die säkulare hebräische Presse berichtet zuweilen über das Versagen dieser Wunder, insbesondere wenn bekannt ist, dass ein großer Geldbetrag für das heilige Wasser ausgegeben wurde. Eine solche Berichterstattung vertieft jedoch meistens nur die Kluft zwischen denen, die lesen, und denen, die die säkulare hebräische Presse nicht lesen, sondern verabscheuen. In ihrer eigenen Presse greift der Haredim nicht nur die säkulare Presse an, sondern zeigt auch ihre allgemeine Feindseligkeit gegenüber säkularen israelischen Juden. Bis zum späteren Teil der 1980er Jahre achtete die meisten israelischen jüdischen Öffentlichkeit der Haredi-Presse wenig Aufmerksamkeit. Seitdem hat die breite öffentliche Aufmerksamkeit erheblich zugenommen. Dav Alpaum, one of Israel's foremost experts on Haredi affairs, Forecast upon this point in two Hebrew language articles, one published in the August 1930, 1996 issue of the newspaper, Yediyeah Ahronot, the other published in the July-August issue of the Bimonthly Periodical, HIN Heshvi'it, the 7th I, which is published by the Israeli Democracy Institute and is widmet sich der Analyse der israelischen Presse. Alpaum diskutierte die Struktur der Haredi-Presse in Yediyot Ahronot und fuhr dann zu einer Diskussion in HIN Heshvi nicht von der Haredi-Haltung als Ganzes gegenüber säkularen israelischen Juden. Laut Alpaum lösten die gewalttätigen Angriffe in der Haredi-Presse auf Ehud Barak, den Präsidenten des israelischen Obersten Gerichtshofs, zunehmend die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf. Die Haredi-Presse nannte Barak den gefährlichsten Feind, der jemals der Haredi-Öffentlichkeit zugegangen ist. Alpaum wies darauf hin, dass die früheren Haredi-Presse auf den linken Kibbutzim, die israelische Armee, die säkularen Medien und viele andere säkulare Institutionen und Figuren ein wenig allgemeines Interesse weckten. Der Angriff auf den obersten Gerichtshof, das lange als das heiligste Symbol der israelischen säkularen Demokratie angesehen wurde, weckte das Interesse vieler weltlicher Juden. Die gewalttätigen Presseangriffe von Haredi auf Yitzhak Rabin, als er Premierminister war, hatte nicht den gleichen Effekt. Kurz vor Rabins Attentat in einem der beliebtesten Haredi Weekly Publications, sagte Hashavua, der Woche, voraus. Der Tag wird kommen, an dem die Juden Rabin und Peres auf die Bank des Angeklagten vor Gericht bringen, wobei die einzigen zwei Alternativen die Schlinge oder das krasse Asyl sind. Dieses verrückte und böse Paar sind entweder verrückt geworden oder sind offensichtliche Verräter. Rabin und Peres haben ihren Platz in der jüdischen Erinnerung als böse Juden der schlimmsten Art garantiert. Sie ähneln den Abtrünnigen oder den Juden, die den Nazis dienten. Alpaum wiederholte, dass das säkulare jüdische Interesse an Israel nach dem Angriff auf Barak und dem obersten Gerichtshof steigerte und stellte fest, dass eine zunehmende Anzahl säkularer Israelis beleidigt wird, wenn sie in der Haredi-Presse lesen, dass ihr Leben Müll und ihre Kinder halluzinierend, leblose Drogenabhängige. Alpaum erklärte, Haredi-Journalisten übertreiben absichtlich alle marginalen Phänomene in der säkularen Gesellschaft. Sie beschreiben alle Morde, Fälle von Alkoholismus und harte Drogensituationen als Merkmale der säkularen jüdischen Gesellschaft. Darüber hinaus behaupten sie als Fakten falsche Aussagen, beteiligen sich in wildesten Verleumdungsformen und verwenden häufig die abfällige Terminologie. Ihr Ziel ist es, den weltlichen, jüdischen Lebensstil zu verurteilen. Es ist schwierig zu vermeiden, dass die Darstellung als analog zur NS-Methodik betrachtet wird. Die Struktur der Haredi-Presse ist signifikant. Alpaum wurde als Haupt-Haredi-ideologische Trendsetter in Yair Nehmann, Treue Zeltpäck, der offiziellen Zeitung der Dekel Hatorah-Fraktion, geleitet und von Rabbi Schach kontrolliert. Alpaum erklärte, dass Yair Nehmann von einem 5-Rabbiner-Komitee, alle von Rabbi Schach ernannt und von Rabbi Nathan Zuhavsky geleitet wurden. Mindestens einer der Rabbiner des Komitees befindet sich jeden Abend im Büro der Zeitung, mit Ausnahme des Schabbats. Jedes Wort jedes Artikels, jede Werbung und Ankündigung muss zur Veröffentlichung durch die Rabbiner, genehmigt werden. Bestimmte Wörter und Ausdrücke wie AIDS oder Fernsehen dürfen nicht gedruckt werden. Der Begriff Roter Kreuz, angeblich mit dem Christentum verbunden, ist besonders untersagt. Yair Nehmann-Artikel greifen oft wild rivalierende Haredi-Fraktionen an. Ein Beispiel ist, dass alle Anzeigen über gesellschaftliche Ereignisse der Schas-Partei, die von Rabbi Schach verachtet wird, nicht gedruckt werden dürfen. Die Bedeutung dieses Verbots wurde hervorgehoben, als nach einer offensichtlichen Pause im spirituellen Krieg zwischen Rabbiner Schach und Schas einer der Herausgeber der Zeitung es wagte, eine Werbung zu veröffentlichen, in der die Bar Mitzwa von Ari Ederis Sohn angekündigt wurde. Ari Ederi ist Mitglied der Knesset und ein wichtiger Schas-Führer. Als Rabbi Schach davon erfuhr, tadelte Rabbiner Rabbi Zuchowski, der Leiter des Überwachungskomitees von Rabbiner, stark. Es gibt spirituelle Zensurausschüsse und überwachen alles, was in anderen Haredi-Zeitungen gedruckt ist. Alpaum behauptete, die Pressefreiheit ist ein unbekanntes Konzept in der Haredi-Presse. Die Haredi-Redakteure proklamieren laut Alpaum eine andere Art von Freiheit, das Recht unserer Öffentlichkeit, bestimmte Dinge nicht zu wissen. Die zensierenden Rabbiner entscheiden, was die Öffentlichkeit nicht wissen sollte. In der Reflexion der allgemeinen Haredi-Haltung gegenüber säkularen Juden präsentieren Haredi-Presseartikel häufig Argumente, die an antisemitische Aussagen über alle Juden erinnern. Alpaum wies beispielsweise auf einen Artikel im Februar 1996 hin, in dem Israel Friedman die Position bekräftigte, dass das Land Israel nur den Haredim gehört und dass säkulare Juden und Palästinenser es verlassen sollten. Als Friedman in seinem Artikel weltliche Juden ansprach, erklärte er in seinem Artikel: Geh weg von hier. Wir sagen Ihnen dies auf freundliche Weise. In einem anderen Artikel zitierte Aluaum Nathan C.E.V. Großmann, der Herausgeber von Yair Nehmann, als den Aufstieg des Neonazismus in europäischen Ländern auf den Einfluss der Rabin-Regierung zurückzuführen. Großmann beschrieb alle Kibbuzim als Nazi-Institutionen und schlug vor, sie gemäß dem Präzedenzfall der Nürnberger Versuche vor Gericht zu stellen. Die Haredim fordern, dass andere Juden, zumindest in der Öffentlichkeit und insbesondere in Bezug auf Symbolfragen, nach ihren Diktaten verhalten sollten. Haredi verlangt, die oft von traditionalistischen Juden unterstützt werden, so häufig politische Skandale, dass sie als Grundnahrungsmittel der israelischen Politik beschrieben werden können. Aufgrund religiöser Skandale sind mehr israelische Regierungskrisen aufgetreten als aus anderen Gründen. Um ihre politischen Interessen voranzutreiben, bestehen die Haredim darauf, bestimmte Symbole zu verwenden. Dieses Beharren hat eine wichtige Rolle in der israelischen Politik gespielt. Viele israelische Juden, zusammen mit einer viel größeren Anzahl von Diaspora-Juden, die die jüdische Tradition und die Gebote des Judentums berücksichtigen, fordern Haredi die Forderung, Symbole religiöser Einhaltung zu behalten und zu zeigen. Eine solche Unterstützung hat einen Skandal hervorgebracht. Ein besonders veranschaulichender Skandal ereignete sich im Herbst 1992 und besetzte viele Monate die israelische Politik. Während der Zeit dieses Skandals drohte die Haredi-Schas-Partei, die Regierung von Rabin zu verlassen, nicht wegen Rabins Plänen, sich mit den Palästinensern zu befassen, noch wegen möglicher Zugeständnisse an die Syrer, weil der damalige Bildungsminister Aloni Shulamit Aloni bei einem Besuch von Nazareth fotografiert wurde, dass das Essen in einem nicht koscherischen, arabischen Restaurant, das arabische Restaurant, gegen das religiöse Symbol des Rituelles zu fotografiert wurde. Nur 6 Monate vor der Aloni-Affäre war ein weiterer Skandal, an dem ein Mitglied der Knesset beteiligt war. Mkiel Rayan wurde an einem Strand von Tel Aviv fotografiert, in einem Badeanzug gekleidet und ein Buch über Yom Kippur las. Alle religiösen politischen Parteien protestierten dann wütend gegen das, was sie als Entweihung des Judentums bezeichneten. Nachdem Premierminister Rabin, der traditionell nicht religiös war, die gleichen Gefühle angehört hatte, verstärkte die Anschuldigungen. Während ihrer Amtszeit als Bildungsministerin machte Shulamit Aloni zahlreiche Aussagen, die als im Gegensatz zu Symbolen im Judentum und damit blasphemisch angesehen wurden. Diese Aussagen führten zu Skandalen. Einen Monat vor dem Erregen von Skandal durch das Essen in einem arabischen Restaurant, zum Beispiel, räumte Aloni öffentlich an, dass die Verweigerung der Welt, die in 6 Tagen geschaffen wurde, eine haltbare Hypothese war. Sie schlug auch öffentlich die Kontroverse, wenn auch kaum erschütterte, die Position, dass die Lehre des Judentums in den weltlichen Schulen des Staates leicht verändert werden sollte. Sie war zufrieden damit, zu gehen, da es die Lehre des Judentums in den religiösen Schulen des Staates ist. Aloni verursachte noch mehr Furore, als sie einige biblische Figuren öffentlich schlängelte. Reni Talmor, eine angesehene israelische Journalistin, beobachtete zu Recht in ihrem Artikel vom 14. Oktober 1992 in der Zeitung Hatashot: Aloni entkam dem Schicksal von Galileo kaum, nachdem er beharrte, dass sich die Erde um die Sonne bewegte. Einige angeblich aufgeklärte, weltliche Juden flüsterten einander zu: Natürlich hat sie recht, aber warum muss sie das in der Öffentlichkeit sagen? Die jüdischen Grand Inquisitoren waren erfreut über ihre Erkenntnis, dass sie einen weiteren Sieg gegen die schwachen Ungläubigen erzielt hatten. Die jüdischen Inquisitoren belästigten Aloni noch mehr, nachdem Rabin sie gezwungen hatte, sich öffentlich in einem offenen Brief an Rabbi Avedia Yosef, dem spirituellen Kopf der Schas-Partei, zu entschuldigen. Yoel Markus, ein bekannter israelischer Journalist, spiegelte eine weit verbreitete Meinung wider, als er in seinem Haaretz-Artikel vom 13. Oktober 1992 feststellte, wie bekannt ist, fördert jede Konzession in solchen Angelegenheiten nur die Nachfrage nach mehr. Aus diesem Grund hing uns die Bitterkeit jüdischen religiösen Forderungen von Mitgliedern der Labour- und Meretz-Parteien auf, uns zu wundern. Rabin hat sich feierlich verpflichtet, einen Geheimdienstbericht genau zu überprüfen, der ihm von der Nationalen Religiösen Partei NRP vorgelegt wurde, und beschrieben, wie Aloni gegen den Sabbat verstoßen und nicht koscheres Essen in Israel und im Ausland gegessen hat. Der Vorsitzende der Labour-Party-Fraktion in der Knesset Eli Dayan tadelte Aloni und Mitglied des Knesset Yael Dayan öffentlich. Der NRP-beauftragte Detektive, die Minister auszuspionieren, um herauszufinden, welche Übertretungen jüdischer religiöser Gebote sie begangen haben. Ein solches Spionieren setzte sich fort, während die Regierungen von Rabin und Peres an der Macht waren. Rabin und Peres, während Premierminister alle Ergebnisse der Detektive erhielten, und kontinuierlich versuchten, ihre Minister davon abzuhalten, religiöse Gesetze in der Öffentlichkeit zu überschreiten. In H.E.S. Haaretz Artikel, Yoel Marcus articulated many fears, shared by a sizable segment of the Israeli Jewish public, we can also expect demands that each minister and member of the Knesset be accompanied by a Kas Harut inspiratur, who holds a full-time job for this purpose and said similar inspirators be appointed to ensure that Kas Harut is observed in every neighborhood and on every street in Israel. Es kann auch eine Forderung gestellt werden, Vizekader zu etablieren, die zur Razzia von Privathäusern berechtigt sind, um festzustellen, ob Kas Harut beobachtet wird und ob eine Frau, die Gott, in der Zeit der Menstruation nicht zufällig Sex mit ihrem Ehemann hat 8 bis 14 Tage. Andere israelische Journalisten äußerten ähnliche Ängste und gingen weiter als Markus in ihren veröffentlichten Artikeln. Einige griffen nicht nur die religiösen, sondern auch die säkularen Juden an, die über die Angriffe auf sie und ihr Verhalten schweigen und die ständigen Anstrengungen religiöser Vermesser systematisch ermöglichen würden. Viele israelische Juden, deren Meinungen von bestimmten Journalisten vertreten wurden, sahen die Aktivitäten und tatsächlichen Siege durch religiöse Fraktionen als Fortschritte gegenüber einem vollständigen jüdischen Khomeinismus in Israel. Die Diskussion des Aloni-Skandals dauerte Wochen in der israelischen Presse und wurde immer politischer. Nahum Barnea schrieb in seinem Artikel am 23. Oktober 1992 in Yediot Ahronot, Rabin ermutigte die Ströme der Anti-Aloni-Propaganda, indem er den Slogan entweder Aloni oder Frieden vorschrieb. Welche Verbindung es zwischen Alonis Ernährungsvorlieben und Frieden geben kann. Bei 4 verschiedenen Gelegenheiten rief Rabin die Führer von Meretz, Alonis Partei, in sein Büro ein, um ihnen die Beschwerden über Aloni von Rabbiner Avedia Yosef, dem spirituellen Leiter der Schas-Partei, zu übermitteln. In seinem Deva-Artikel vom 23. Oktober 1992 zensierte Amir Oran Rabin, weil er Rabbi Avedia Yosef unterworfen war und die Macht des Rabbiners gleichzeitig dem von Stalins in seiner Zeit gleichermaßen. Oran meinte, dass die Schas-Partei in Israel eine Rolle zu erfüllen begann, die der Schiiten im Libanon analog ist. In Orans Ansicht Israel war es weit davon entfernt, die einzige Demokratie im Nahen Osten zu sein, die den Libanon und den Iran nahekam und in der Tat halb einen halben Zustand der Anarchie und eine halbe Seokronatie wurde. Amnon Abramowitz in seinem Artikel von Maariv vom 23. Oktober 1992 hat den Aloni-Skandal etwas anderes drehen. Er schrieb, der bösartige Gebrauch von Aloni als Sündenbock der religiösen Juden erzeugte öffentliche Unterstützung für sie. Ein abstoßender Gestank des religiösen Eifers, des Fundamentalismus und des Sexismus ergibt sich aus der Belästigung von Aloni. Abramowitz beschuldigte Rabin, diese Belästigung zu ermutigen, fügte jedoch hinzu, dass Aloni trotz all ihres Gesprächs und des nicht koscheren Essens religiöse Institutionen, insbesondere die der SHAs, mehr Geld als früherer Bildungsminister gewährt hatte. Abramowitz schloss. Aloni mag blasphemisch über Gott sprechen, aber sie war vor allem Großzügigkeit gegenüber denen, die an ihn glauben. Die Führer der Labour Party und ihre nicht traditionalistischen Sympathisanten beantworteten die oben genannten Ausdrucksformen der Angst, insbesondere nach Oslo, und argumentierten, dass Zugeständnisse an die Forderungen der Haredim notwendig seien, um die Unterstützung des Friedensprozesses zu gewährleisten. Diese Aktienantwort befriedigte nicht viele säkulare Israelis. Was Markus zu dem Schluss kam, war eine breite weltliche Meinung, der Grund für Rabins Nutzung gegenüber Schas soll Politik sein. Liebe Experten in Skuldugei versichern uns, dass die Schas-Partei die Koalition verlassen könnte, wenn sie nicht mehr in der Lage ist, dem Druck der anderen Haredi-Kreise standzuhalten. Die Schlussfolgerung ist, dass Leber ihr Bestes tun muss, um sie zu beschwichtigen. Politik ist wichtig, aber dass Gewissensfreiheit und das Recht aller, der eigenen Glaubensbekämpfung zu folgen, sind noch wichtiger. Der jüdische Säkularismus ist ein Glaubensbekenntnis. Die grobe Heuchelei, mit der die Minister religiöse Andachten fälschten, führt nirgendwo hin, aber schädigt nur die Integrität ihrer Regierung. Wenn Schas Rabins Koalition verlassen will, wird es dies in Ordnung seiner Rabbiner tun. Es wird dann nicht helfen, wenn Rabin ein Haredi-Gewand anzieht und oder wenn Aloni ihren Kopf rasiert, um es mit einem Koif zu bedecken. Die Referenz hier ist auf die Erfassung des traditionellen Judentums, dass eine Frau, bevor er heiratet, den Kopf rasieren und ihn mit einem Koif abdecken muss. Der Haredim-Versuch, diese Regel streng durchzusetzen. Viele jüdische, religiöse Frauen schneiden nur einen Teil ihrer Haare und bedecken den Rest mit Perücken. Viele weltliche, jüdische Frauen sind durch diese Regel wütend. Durch Design wählen Haredi-Rabbiner und Politiker weltliche Frauen in der Politik als Hauptziel ihrer Angriffe, obwohl sie säkulare Männer, wenn nicht mehr, für Übertretungen des religiösen Rechts genauso genau bestimmen konnten. Die Haredim beziehen sich wiederholt auf jüdische Frauen, die Politik als Hexen, Hündinnen oder Dämonen verwickelt haben. Obwohl der Haredim-Ansatz manchmal ein bisschen grob in der Verwendung der beschreibenden Sprache verwendet wird, spiegelt er in hohem Maße die allgemein angelegte Position des traditionellen Judentums in Bezug auf Frauen wider. Diese Position schränkt nicht nur die Rechte von Frauen ein, sondern hält Frauen in vielerlei Hinsicht verachtet. Regel 8 in Kapitel 3 des Kitzur Shulhan Ach, Abkürzung von Shulhan Akka, ein Grundschullehrbuch für Juden mit wenig talmudischer Bildung, schreibt, ein Mann sollte nicht zwischen zwei Frauen oder zwei Hunden gehen. Alle Haredi-Jungen im Alter zwischen 10 und 12 studieren und müssen diese Regel beobachten. Nur wenige Hunde und keine Schweine sind in Haredi-Vierteln zu finden. Das traditionelle Judentum verbietet auch Frauen, eine selbst unbedeutende Rolle in der Politik und oder in öffentlichen Aktivitäten zu spielen, bei denen sie anscheinend führende Männer zu sein scheinen. Frauen sind verboten, Busse oder Taxis zu fahren. Sie können Privatautos nur dann fahren, wenn keine Männer von denen in ihren eigenen Familien oder anderen Frauen abgesehen werden. Diese und viele Regeln werden in Haredi-Vierteln befolgt. In diesen Nachbarschaften werden Frauen, die unbezahlt gekleidet sind, oft beleidigt und oder angegriffen. Viele traditionell religiöse jüdische Männer in anderen Vierteln von Haredi, die nicht unangenehme religiöse Gebote beobachten, übernehmen die Führung der Haredim bei der Ressenteilung und gegen die Teilnahme von Frauen in der Politik. Die zahlreichen frauenfeindlichen Aussagen im Talmud und in der talmudischen Literatur sind ein Teil der heiligen Studie eines jeden Haredi-Mannes. Die Aussage in Traktat Schapat, Seite 152b, die eine Frau definiert, ist vorbildlich. Eine Frau ist ein Sack voller Exkremente. Die gelehrte Talmudist C.H.E. Enzyklopädie, Bellen 2, Seiten 255-7, geschrieben in modernem Hebräisch und so verständlich für alle gebildeten israelischen Juden, widmet dem Natur und Verhalten von Frauen einen Abschnitt. In diesem Abschnitt erscheint der Vorschlag, dass der Drang für die sexuelle Handlung bei Männern größer ist als bei Frauen. Die Beweise dafür sind, dass Männer dazu neigen, Prostituierte von Frauen einzustellen, weil ihr Geschlechtsdrang größer ist als der Drang von Frauen. Aus diesem Grund bestraft die Halacha eine Frau, die sich weigert, sexuelle Beziehungen zu ihrem Ehemann viel stärker zu haben, als einen Ehemann bestraft, der sich weigert, sexuelle Beziehungen zu seiner Frau zu haben. Aus dem gleichen Grund ist ein potenzieller Ehemann verpflichtet, seine zukünftige Frau zu sehen, bevor sie sie heiratet, aber eine potenzielle Frau ist nicht verpflichtet, ihren zukünftigen Ehemann vor der Heirat zu sehen. Nachdem er seine zukünftige Braut gesehen hat, kann der potenzielle Ehemann außerdem einen Boten schicken und die Ehe durch den Messenger führen. Die jüdische Folklore enthält Geschichten, die die Verwendung dieses Verfahrens beschreiben. Das Halachizé-Verbot, Talmudis-CHE-Literatur und oder die Bibel an Frauen zu unterrichten, war in der Vergangenheit und ist derzeit immer noch von großer Bedeutung. Das Studieren von Tora Sheba Alpe, das mündliche Gesetz, ist für die Halacha ein äußerst wichtiges Gebot. Es ist gleichwertig für alle anderen Gebote, die zusammengestellt werden. Das Gesetz wurde nach Ansicht von Gott Mose mündlich gegeben und viele Jahrhunderte vor dem Schreiben oral übergeben. Diese Verpflichtung wurde als Talmud Torah oder Lernen der Torah als unabhängig von der Zeit angesehen. Jeder fromme männliche Jude ist verpflichtet, einen Teil aller Tage und Nächte, einschließlich Feiertage und Arbeitstagen, dieser Studie zu widmen. Eine grundlegende Talmudis-CHE-Regel befreit Frauen von positiven Verpflichtungen, die von besonderen Zeiten abhängig sind, und verpflichtet Frauen nur mit positiven Verpflichtungen, die unabhängig von der Zeit sind. Frauen zum Beispiel sind verpflichtet, den Sabbat und die Feiertage, die mehr als 24 Stunden dauern, zu halten und daher als unabhängig von der Zeit zu sein. Andererseits sind Frauen nicht verpflichtet, den Shofar, Ramshorn, im neuen Jahr aufgeblasen zu hören, das nur eine kurze Zeit dauert und daher als rechtzeitig abhängig ist. Es gibt einige Ausnahmen von dieser Regel. Eine Frau ist erlaubt zu erfüllen, was sie nicht verpflichtet ist, daher kann sie sich dafür entscheiden, das Horn des Widows im neuen Jahr zu hören. Diese Regel unterstreicht die religiöse Minderwertigkeit der Frauen gegenüber den Männern, da ein weiteres Talmudic-Diktat ist, dass eine Person, die ein Gebot erfüllt, weil er dazu verpflichtet ist, eine größere Belohnung von Gott zu erhalten als eine Person, die ein Gebot erfüllt, das er nicht erfüllen muss. Eine jüdische Frau, die im neuen Jahr zur Synagoge kommt und hört, dass das Horn des Widows nach dem traditionellen Judentum eine kleinere Belohnung von Gott erhält als ein Mann, der das Gleiche tut, weil sie nicht verpflichtet ist zu hören, während er so verpflichtet ist. Traktat Kiddus Hin, Seite 34a, des Talmud entschied jedoch, dass Frauen nicht verpflichtet sind, die Talmud-Tora zu erfüllen, obwohl es unabhängig von der Zeit eine Verpflichtung ist. Diese Entscheidung ist Teil von Halacha. Die Regel wurde später geändert, um zu bedeuten, dass Frauen nur die besonderen Verpflichtungen lernen sollten, die sie in dem Maße bewahren müssen, wie sie wissen, was sie tun und was zu vermeiden ist. Das Problem entstand daher, welche Teile der heiligen Studien dürfen Frauen lernen oder unterrichtet werden. Die Talmudis-CHE-Antwort auf diese Frage, die auf vielen Zitaten beruhte, wurde von Maimonides gegeben. In seiner Arbeit schrieb Maimonides die Gesetze von Talmud Torah, Kapitel 1, Regel 13: Eine Frau, die die Torah studiert hat, erhält eine Belohnung von Gott, aber im Vergleich zur Belohnung des Menschen ist es minderwertig. Dies liegt daran, dass sie nicht verpflichtet ist, dies zu tun, und jeder, der das tut, was er nicht verpflichtet ist, erhält eine minderwertige Belohnung im Vergleich zu der Belohnung, die dem tut, was ihm befohlen wird. Die Frau erhält dennoch eine Belohnung. Die Weisen befahl einem Vater, seiner Tochter die Tora nicht zu lehren, weil die meisten Frauen nie beabsichtigen, etwas zu lernen und wegen des schwachen Verständnisses die Aussagen der Tora in Unsinn umzuwandeln. Die Weisen sagten, jeder, der seine Tochter Tora unterrichtet, kann mit einem verglichen werden, der ihre fadenförmigen Angelegenheiten unterrichtet. Diese Regel gilt jedoch nur für Talmudis-CHE-Studien. Obwohl einer Frau die Bibel nicht beigebracht werden sollte, hätte sie, wenn sie unterrichtet, keine fadenförmigen Angelegenheiten beigebracht worden. Eine etwas verkürzte Version davon ist im maßgeblichen Kompendium der Halacha, Shulhan Aruch, Yoradia, Regel 246, Absatz 6. In der Neuzeit haben die Haredim versucht, diese Regeln in gewissem Maße zu ändern. Sie haben Mädchen unterrichtet und lehren Mädchen immer noch die leichteren Teile des Talmud, in denen Argumente zwischen den Rabbinern als gefährlich für den schwachen weiblichen Geist angesehen werden, nicht auftreten. In ähnlicher Weise haben die Haredim den Mädchen den Pentateuch beigebracht und beibringen, aber die höchsten und ernsthaftesten Kommentare für die Jungen vorbehalten. Die Haredim behalten in ihren Schulen eine strenge Trennung von Mädchen von Jungen und erlauben den Mädchen nicht, Jungen zu beobachten, die auf dem Schulhof spielen. Viele israelische Juden, die in ihrer Jugend gründliche Talmudis-CHE-Ausbildung erhielten, haben später in ihrem Leben antagonistisch gegen die Darstellung und Behandlung von Frauen orthodoxer Judentum reagiert. Einige dieser Juden als Reaktion haben Artikel geschrieben, die oft in der hebräischen israelischen Presse veröffentlicht werden, aber fast nie ins Englische übersetzt werden. Kadit Lepra, zum Beispiel ein bekannter israelischer Journalist, der als Jugendlicher jahrelang in einem Yeshiva studierte, bevor er ein Säkularist wurde, schrieb in seinem Artikel am 18. April 1997 Hai-Artikel unter dem Titel Frau ist ein Sack voller Exkremente, folgendes: Schläge, sexuelle Brutalität, Grausamkeit, Depression der Rechte, Verwendung einer Frau als nur sexuelles Objekt, Sie können all dies dort im Talmud finden, seit 2000 Jahren hatten Frauen einen gut definierten Platz in der jüdischen Religion Orthodoxas Judentum, dieser Ort unterscheidet sich von dem, was das rabbinische Establishment beschreibt. Laut Halacha befindet sich der Ort der Frauen zusammen mit Rindern und Sklaven im Müllhaufen. Nach der jüdischen Religion Orthodoxas Judentum kauft sich ein Mann für sich selbst eine Sklavin für ihr ganzes Leben, indem sie einfach Essen und Kleidung zur Verfügung stellt und seiner Frau die sexuelle Handlung gewährt. Diese Art von veröffentlichtem Artikel zusammen mit den vielen veröffentlichten Berichten über rabbinische Belästigung von Frauen hat nicht nur die Polarisierung in der israelischen jüdischen Gesellschaft festgelegt, sondern auch maßgeblich zur wachsenden weltlichen Feindschaft gegenüber Haredim beigetragen. In vielen Gebieten der israelischen jüdischen Gesellschaft behaupten die Haredim weiterhin ihre Getrenntheit und behaupten gleichzeitig, dass andere Juden Haredi-Dikta akzeptieren. Dies wird durch ein Beispiel aus dem Bereich der Medizin gut veranschaulicht. In seinem Artikel vom 25. Dezember 1995 erläuterte Dav Alobaum den Antrag, den Haredim dem israelischen Gesundheitsministerium 2 Wochen zuvor eingereicht habe. Dav Alobaum, Rabbi Yahashua Scheinberger, der Leiter der Medizin der Rechtsorganisation, forderte eine scheinbar unschuldige Bitte, als Konzession für die religiösen Juden persönliche Blutspenden zulässig seien. Zuvor erhielt eine Person, die eine Bluteinheit für einen Patienten spendete, ein Dokument mit dem Empfänger der Spende an eine Bluteinheit aus den allgemeinen Reserven der Blutbank. Diese neue Anfrage würde, wenn sie akzeptiert werden, eine Situation schaffen, in der Blutspender in der Lage sein würden, Krankenhäuser oder Erste-Hilfe-Stationen nur für bestimmte Empfänger ihre Blutspenden zu geben. Rabbi Scheinberger, unterstützt von 2 anderen wichtigen Rabbinern, argumentierte, dass Haredim sich normalerweise weigern, Blut zu spenden, aber ihre Einstellung ändern könnte, wenn diese Forderung angenommen würde. Alpaum erörterte in seinem Artikel die zusätzliche Motivation hinter dieser Anfrage. Unter der Oberfläche gibt es ein völlig anderes Problem, das dazu führte, dass sich das Rabbiner dem Gesundheitsministerium israelisch näherte. Die Behörden des Haredi-Religionsrechts haben sich in den letzten Jahren mit der folgenden Frage befasst: Ist es für einen frommen Juden zulässig, eine Bluttransfusion von Nichtjuden oder von Juden zu erhalten, die keine jüdischen religiösen Gesetze beobachten? Haredi-Rabbiner befürchten, dass ein frommer Juden, der Verdorbene, weltliche Blut oder nicht-jüdisches Blut erhält, schlecht und gleichmäßig verhalten könnte, der Himmel verbietet seine Einhaltung der jüdischen religiösen Gesetze. Einige Monate vor der oben genannten Anfrage befasste sich Rabbi Abedia Yosef in seinem neuen Buch Fragen und Antworten ausführlich mit diesem Problem: Blut, das von verbotenen Nahrungsmitteln stammt, nicht koscher Nahrungsmittel können eine negative Wirkung des jüdischen Empfängers hervorrufen. Streng religiöser Jude sollte warten. Rabbi Yosef gab ähnliche Ratschläge für fromme Juden, die Organtransplantationen benötigen. Er riet ihnen nur, solche Spende von anderen frommen Juden zu akzeptieren. Dies diktiert in einen schweren Streit unter Rabbinern in Israel und erstaunte viele weltliche Juden. In einem anderen veröffentlichten Artikel berichtete A.L.O. Beatum, dass Rabbi Mordechai Eliyahu, ein ehemaliger Häuptling Israel, nicht mit Rabbi Yosef einverstanden war und erklärte, wenn ein säkularer Jude geboren wird, wird er mit koscher Blut und all die verbotenen Lebensmittel geboren, die er später isst und marginal in seinem Blut markiert wird. In Bezug auf Nichtjuden stimmte Rabbi Eliyahu jedoch hauptsächlich mit Rabbi Yosef zu und stellte fest, dass religiöse Juden versuchen sollten, Blutspenden von ihnen zu vermeiden. Rabbi Eliyahu verbot Blutspenden für Juden aus Nichtjuden nicht völlig. Er erklärte, zu bestimmten Zeiten ist es erlaubt, dass Juden Blut oder im Falle von Saugermilchsmilch von Nichtjuden erhalten, obwohl ein solches Blut ihre jüdischen Eigenschaften und ihren Geist schädlich ist. Dies liegt daran, das Blut langsam übertragen wird und im Radfahren von jüdischem Blut im Körper marginal gemacht wird. Nach Möglichkeit sollte ein Jude jedoch vermeiden, ein solches Blut zu erhalten. Rabbi Scheinberger gab schließlich zu, dass solche Entscheidungen den Hauptgrund für seine Bitte darstellten: die Haredi-Gemeinde hat in diesem Bereich ein Problem. Für das Haredim-Blut von einem Juden, der nur koscheres Nahrung isst, ist Blut eines Juden, der keine diätetischen Gesetze beobachtet, Blut vorzuziehen. Andere Haredi-Rabbiner stimmten zu. Rabbi Levi Yitzhak Halperin, der Leiter des Wissenschaftlichen Religiösen Instituts für jüdische Gesetze, erklärten, Blutspenden von Nichtjuden oder von Juden, die verbotene Nahrung essen, sind ein Problem. Das jüdische religiöse Recht ist der Ansicht, dass ein jüdisches Kind vorzugsweise nicht von einer nichtjüdischen Frau gestillt werden sollte, weil ihre Milch das jüdische Kind und das jüdische Kind kontaminiert. Solche Positionen und Aussagen antagonisierten säkulare Juden und trafen die große Mehrheit der Mitglieder der israelischen Ärzteschaft einen großen Opposition. 1994 entzündete Rabbi Scheinberger eine weitere Kontroverse und schuf einen Skandal mit ähnlicher Anfrage. Er traf sich mit hochrangigen Ärzten der Israel-Transplantation Association und diskutierte mit ihnen das jüdische religiöse Verbot über Organspenden. In Israel verweigern Juden Organtransplantationen von ihren und oder ihren Verwandten. In dieser Frage beeinflusst die Haredi-Position viele Menschen sowohl für abergläubische als auch für religiöse Gründe. Organtransplantationen in Israel sind daher schwer zu arrangieren. Chirurgen fordern Haredi-Rabbiner häufig auf, ihre Anhänger auf die Organisation Transplantation von Leichen ihrer Verwandten zuzustimmen, um Leben zu retten. Das Argument der Chirurgen basiert auf dem jüdischen religiösen Gesetz, das der Rettung jüdischer Leben Vorrang hat. In seiner Diskussion setzte Rabbi Scheinberger die Bedingung, dass nur ein Haredi-Rabbiner solche Transplantationen genehmigen konnte. Er erklärte: Das jüdische religiöse Gesetz besagt, dass es verboten ist, jüdische Organe entweder in Nichtjuden oder in Juden zu verpflanzen. Es ist offensichtlich, dass es unter keinen Umständen verboten ist, jüdische Organe in Araber zu transplantieren, die alle Juden hassen. Rabbi Scheinberger antwortete, als er um seine Definition eines Juden gefragt wurde, der nicht fromm ist, dass ein Rabbiner den Status eines jeden Judens bestimmen muss. Scheinbergers Anfrage verursachte eine große Aufregung und wurde abgelehnt. Viele Non-Haredi-Rabbiner erlauben es, dass ein Organ eines Nichtjuden in einen Körper eines Juden umgepflanzt wird, um das Leben des Juden zu retten. Sie lehnen jedoch die Transplantation eines Organs eines Juden in den Körper eines Nichtjuden ab. Einige wichtige Rabbiner diskutieren und regieren viel weiter über Unterschiede zwischen Juden und Nichtjuden in medizinischen Angelegenheiten. Rabbi Yitzhak Ginsburg H., ein einflussreiches Mitglied der Chabad-Bewegung und der Oberhaupt einer Yeshiva in der Nähe von Nablus, DH, in einem Artikel vom 26. April 1996, der in Haaretz, am selben Tag in Haaretz reproduziert wurde: Wenn jede einzelne Zelle in einem jüdischen Körper in einem jüdischen Körper mit einer Juden von Gott eintrat. Rabbi Ginsburg H. zog zwei Schlussfolgerungen aus dieser Aussage: Wenn ein Jude eine Leber braucht, kann er dann die Leber einer unschuldigen Nichtjuden nehmen, um ihn zu retten? Die Tora würde dies wahrscheinlich zulassen. Das jüdische Leben hat einen unendlichen Wert. Es gibt etwas Heiliges und Einzigartigeres über das jüdische Leben als über das nichtjüdische Leben. Es ist bemerkenswert, dass Rabbi Ginsburg H. einer der Autoren eines Buches ist, das Baruch Goldstein, den Höhlenmörder der Patriarchen, lobte. In diesem Buch steuerte Ginsburg H. ein Kapitel bei, in dem er schrieb, dass die Tötung eines Judens, die Nichtjuden getötet haben, keinen Mord nach der jüdischen Religion darstellt und dass die Ermordung unschuldiger Araber aus Gründen der Rache eine jüdische Tugend ist. Kein einflussreicher israelischer Rabbiner hat sich öffentlich gegen die Aussagen von Ginsburg H. entschieden. Die meisten israelischen Politiker haben stillgeblieben, einige israelische Politiker haben ihn offen unterstützt. Die Haredi-Forderung, die Halacha als Gesetz des Bundesstaates Israel in den letzten Jahren zu errichten, hat von den frommeren Mitgliedern des NRP verstärkt unterstützt. Kurz zusammengefasst sind die Besonderheiten dieser Forderung: Gottes politische Autorität muss formell und kündig anerkannt werden. Ordinierte Rabbiner, Gottes zertifizierte Agenten, müssen die Entscheidungsträger sein. Rabbiner müssen alle sozialen Institutionen überwachen, alle Probleme entscheiden, endgültige Urteile über alle sozialen Dienste fällen und alle gedruckten, bildlichen und soliden Materie zensieren. Sabbat, andere religiöse Gesetze, physische Trennung von Frauen von Männern an öffentlichen Orten und Bescheidenheit in weiblichem Verhalten und Kleid müssen gesetzlich durchgesetzt werden. Einzelpersonen müssen legal verpflichtet sein, alle bemerkten Straftaten anderer gegenüber den rabbinischen Behörden zu melden. Die theokratische, totalitäre Natur der Haredi-Forderung nach Halacha, das verbindliche Gesetz des Staates Israel zu sein, ist offensichtlich.